بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، wir machen weiter mit der 85. Frage. Was sind die Waqifa? Oder was ist das Urteil über sie? Al-Waqifa kommt vom arabischen Wort Waqafa, was anhalten, stehen bleiben, stoppen bedeutet. Und der Autor kommentiert das Ganze. Al-Waqifa ist eine Gruppe, die sich bezüglich vieler Themen ihrer Meinungen enthalten. Also sie bleiben sozusagen stehen. Er sagt hier, die Waqifa sind diejenigen, die über den Koran sagen, wir sagen nicht, dass er Gottes Wort ist, wir sagen aber auch nicht, dass er erschaffen wurde. Also die wollen sozusagen in der Mitte bleiben. Und das funktioniert nicht. Das ist ungefähr das Gleiche, wenn ich sage, ja, ich sage nicht, dass es Gott gibt, aber ich sage auch nicht, dass es Gott nicht gibt. Ja, das gibt's nicht. Ja, sowas gibt's nicht. Deswegen entweder das eine oder das andere. Und deswegen sagt auch Imam Ahmed dazu, wer sich von ihnen gut auskennt im Wissen von Al-Kalam, also in Philosophie, in Logik vielleicht, könnten wir das so sagen. Und der Autor hat das ja ein bisschen kommentiert, kann man nochmal nachlesen. Also Al-Kalam ist nicht für jedermann, diese philosophische Sachen. Viele Gelehrte, sehr, sehr viele Gelehrte haben das verboten. Logik ist wieder was eine andere Sache, Wortwissenschaften und so weiter. Auf jeden Fall sagt er, wer Wissen hat in diesem Logik und philosophischen Bereich, sagt er, das ist ein Jahmi. Das ist eine Sekte, die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala negiert haben, abgelehnt haben. Und darüber, inshallah ta'ala, mehr in den Unterrichten im Hasanat-Institut, inshallah ta'ala. Und wer sich von ihnen nicht darin auskennt, der ist ein einfacher Unwissender. Also wer das einfach nur so sagt, ist ein einfacher Unwissender. Dem werden dann die Erklärungen Beweise gezeigt, dem Unwissen. Wenn er bereut und glaubt, dass das Wort Allahs ist, nicht geschaffen ist, dann ist er kein Jahmi. Also dann ist er, Jahmi war früher eben eine schlimme, ich sag jetzt nicht Beleidigung, sondern eine schlimme Sache. Also wenn er aber nicht daran glaubt, dann ist das schlimmer als die Jahmiya. Und Jahmiya ist dann die Sekte sozusagen bezüglich dessen. Deswegen kann man nicht dazwischen stehen und sagen, ja, ich sage weder das eine noch das andere, weil die Wahrheit muss inshallah ta'ala gesagt haben. Wenn du nicht weißt, ist etwas anderes. Dann kann man sagen, ich weiß nicht, bis ich die Beweise bekomme. Aber wenn die Beweise kommen zu dir und du sagst immer noch, ich weiß es nicht, dann ist man wahrscheinlich entweder gleich so schlimm wie die Jahmiya oder schlimmer, wie Imam Ahmed hier das sagt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum.